Pumuckl nackt, Pumuckl versteckt und niemand was merkt. Oh, das reimt sich ja und was sich reimt ist gut. Wisst ihr, was der Föhn ist? Den gibt es eigentlich nur in Süddeutschland. Das ist ein lauwarmer Südwind. Der Himmel ist dann seidig blau und die Wolken haben eine ganz besondere Form, langgezogen wie Fische oder wie Zeppeline. Es gibt Leute, die mögen den Föhn gern, weil er sie munter und fröhlich macht. Andere dagegen werden kribbelig, nervös und schlechter Laune, ja sogar streitsüchtig. Leider, so muss gesagt werden, gehört der Meister Eder zu den Leuten, die der Föhn ganz konfus macht. Der Pumuckl dagegen könnte an Föhntagen den ganzen Tag hüpfen und springen und Unsinn machen. Unsere Geschichte ist also an einem Föhntag passiert. Aber weder der Meister Eder noch der Pumuckl guckten zum Himmel, als sie aufwachten. Der eine war einfach missmutig, der andere fröhlich. Und keiner wusste, warum. So ging es also dementsprechend an diesem Morgen zu. Pumuckl, hast du meinen zweiten Socken gesehen? Nein, nein, nein, ich habe keinen Socken gesehen. Und ich habe keinen Socken gehört und keinen Socken gerochen. Und es kam auch kein Socken gekrochen. Red doch keinen solchen Schmarrn, hilf mir suchen. Ich hab doch den Socken gestern Abend doch hergelegt, das weiß ich sicher. Vielleicht hat sich der Socken inzwischen auf die Socken gemacht. Und jetzt sockt er ganz einfach durch die Werkstatt. Geh, schau doch mal unter das Sofa. Du musst ihn nicht so tief bücken wie ich. Wen sehe ich denn hier Socken? Hocken, einen Socken. Ja, dann gib ihn her. Muss man da alles erst anschaffen. Jeckerl, jetzt kocht das Teewasser schon. Da hocken ja, die Socken. Ja, ich komm schon. Die also, Socken, das ist halt schnell gegangen mit dem Wasser. Ja, zum Kuckuck. Ja, das glaube ich schon, dass das so schnell gegangen ist. Da war ja kein Wasser drin. Da hab ich pfeil gerade den Wasserkessel aufs Feuer gesetzt und hab kein frisches Wasser. Nein, sowas. Wir trinken Tee jetzt ohne Wasser. Da wird's im Bauch nicht gar so nasser. Ich hab überhaupt viel mehr Hunger als Durst. Hunger hab ich jawohl. Hunger. Ja, jetzt beruhig dich bloß da. Ich hab da dein Marmeladbrot schon gestrichen, da hast du's. Hunger. Gib schnell her. Schnell. Ja, nicht da auf dem Sofa. Was meinst du, wie das Sofa ausschauen wird, wenn da die Himbeermarmelade drauf fallen tät? Das war aber nicht ich. Du hast das Brot auf das Sofa fallen lassen. Jawohl, auf das Sofa. Denn dies sei. Und ausgerechnet mit der Marmeladseite nach unten. Hätte ich bloß das blöde Marmeladbrot nicht mit da reingebracht. Das kommt von deinem Geschrei. Da muss man ja die Nerven verlieren. Du hast aber doch gar nicht die Nerven verloren, sondern du hast doch das Marmeladebrot verloren. Du, jetzt werd nicht auch noch frech, verstanden? Das war nicht frech, das war die Wahrheit. Aber bitte, wenn du die da Wahrheit kann ich jetzt nichts tun, als versuchen, das mit lauwarmem Wasser aus dem Sofa rauszubringen. Ja, man weiß ja wirklich nicht, ob man zuerst in langer soll. Doch, das weiß man schon. Die Kisten pfeift und die Marmelade ist auf dem Sofa. Die Marmelade ist auf dem Sofa. Ich plärre kein bisschen. Nur du bist zornig und fauchig und du verstehst überhaupt keinen Spaß, verstehst du? Und ich mache heute alle Späße ganz für mich allein. Jawohl, denn ich bin sehr zu Späßen aufgelegt. Jetzt komm endlich in den Küche raus, damit wir frühstücken können. Ich hab schließlich auch heute noch was zu tun, ne? Du bist heute kein bisschen nett. Nicht mal guten Morgen, hast du gesagt. Und wenn ich Späßchen mache wegen der Socken, dann sagst du gleich, ich soll keinen keinen Schmarren reden. Ja. Spaß ist nämlich gar kein Schmarren. Ja, Pumuckl, wenn man was sucht, dann will man keinen Spaß, sondern eine Auskunft. Und zwar eine klare, mit Ja und Nein und sonst nix. Und jetzt setz dich daher, damit ich dir was in deine Tasse gießen kann. Du gießt mir ja kaltes Wasser in meine Tasse. Ich will doch nicht kaltes Wasser zum Frühstück haben. Ja, sowas. Jetzt habe ich tatsächlich Tipp verwechselt. Ja. Also, Kopf habe ich heute benannt. Einen Kopf. Ich glaube, ich muss meine Brille aufsetzen, damit ich... wo sind meine Brillen? Pumuckl, siehst du, wo meine Brille liegt? Ja. Ja, dann sag halt wo. Ja. Was heißt da ja? Ich hab dich gefragt, wo. Ja. Du, jetzt mach mich nicht narrisch. Wo ist meine Brille? Sonst kommen wir heute nie weiter. Nein! Du, jetzt treibst nicht so weit. Wenn's nicht gleich eine gescheite Antwort gibst, dann... Du hast gesagt, du willst sonst nix als Ja und Nein. Jetzt hör die Wortglauberei auf. Du weißt genau, wie ich's gemeint habe. Also sag schon, wo meine Brille ist. Deine Brille ist... auf deiner Stirn. Tatsächlich. So was Blödes. So, und jetzt gib den Tassen her. Jetzt nehmen wir mehr heißes Wasser. Halt! Was ist denn jetzt schon wieder? Aber du musst doch zuerst in das heiße Wasser was reintun. Also Tee für dich und Kakaopulver für mich. Und ja, Freilich. Hast ja recht. Also, jetzt hätte ich uns einfach bloß ein heißes Wasser in Tassen gegossen. Wenn das heute weitergeht mit mir... Dann wird der arme Pumuckl verhungern. Das Marmeladebrot liegt nämlich immer noch auf dem Sofa. Ja. Was, das habe ich noch nicht wegputzt? Nein. Aber du hättest doch wenigstens das Brot mit rausnehmen können in die Küche. Das Brot schon, aber die Marmelade doch nicht, weil die doch auf dem Sofa ist. Und Brot ohne Marmelade, das ist ja kein Marmeladebrot, das ist ja nur ein Brotbrot. Und ja, ich will ja, aber ein ja, Marmeladebrot. Ja, jetzt hör nur schon bitte auf. Wo ist denn der Lumpen zum Aufputzen? Den habe ich doch gerade vorhin noch in der Hand gehabt. Ja, das gibt's doch nicht, dass der jetzt weg ist. Pumuckl, hast du den Lumpen versteckt? Also du siehst doch, dass ich die ganze Zeit am Tisch sitze und bloß mal heißes und mal kaltes Wasser kriege und sonst nichts. Ich bin übrigens viel zu hungrig, um Lumpen zu verstecken. Aber der kann doch nicht weit sein. Wenn er nicht weit sein kann, dann kann er ja nur nah sein. Ja. Ui, du, vielleicht hast du ihn vor Hunger verschluckt. Geh zu. Ja, oder vielleicht... Was ist denn? Was lachst du denn so? Du hast ihn in die Hosentasche gesteckt. Da hängt er heraus. Ja, krutzig Näsel, was tut denn der Lumpen in meiner Hosentasche? Ja, der tut da drin stecken und heraushängen, ja. Also, Pumuckl, heute spinne ich komplett. Ich weiß auch nicht, warum. Jetzt gibt's bloß eins. Konzentrieren. Immer nur eins nach dem anderen machen. Durch nichts rausbringen lassen. Also, erstens ja, einmal... Jetzt ganz langsam, weißt du? Also ganz langsam. Erstens Kakaopulver in die Tasse tun. Ja. Siebtens heißes Wasser drauf tun. Fünftens dem Pumuckl was zu essen geben. Nein. Erstens dem Pumuckl was zu essen geben. Zweitens... Na, erstens die Marmelade wegmachen. Dazu brauche ich ein warmes Wasser. Nein, das warme Wasser brauchen wir für den Kakao. Pumuckl, bring mich nicht raus. Hilf mir lieber. Ich habe halt einen richtigen Druck auf den Kopf. Ich weiß auch nicht, warum. Als die zwei endlich am Frühstückstisch saßen, war der Meister Eder schon ganz erschöpft. Der Pumuckl, der wie gesagt seinen vergnügten Tag hatte, ließ es sich schmecken. Ja, er erbot sich sogar großmütig, dem Meister Eder immer suchen zu helfen, wenn er etwas nicht finden sollte. Der Meister Eder beruhigte sich etwas und ging in seine Werkstatt, um zu arbeiten. Der Pumuckl saß in seiner Schaukel und dichtete lauthals. Dinge, die verschwunden, die werden bald gefunden. Wenn Meister Eder fragt, der Pumuckl gleich sagt, du findest deine Brille in der Brillenhülle. Ja, es heißt nicht Hülle, sondern Hülle. Aber es heißt in dem Fall auch nicht Brillenhülle, sondern Brillenetui. Wenn ich deine Brille finde, dann heißt es Hille. Von mir aus. Ja. Aber sag mal lieber, wo ich den kleinen Schraubenzieher hingelegt habe. Auf dem Hocker. Freigrad. Dankeschön, Pumuckl. Ja, ich weiß nämlich heute immer, wo alles ist. Also du kannst mich alles fragen. Frag mich mal was. Nein, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt da was ausrechnen. Gut, dann sage ich dir, ohne dass du fragst, wo alles ist. Also, der Bleistift liegt auf der Hobelbank. Die Hobelspäne liegen auf dem Boden. Das Metermaß liegt unter der Zeitung. Die Zeitung liegt auf dem Stuhl. Der Stuhl steht auf dem Boden. Ja, jetzt hör nur bitte auf. 82 so rüber, dann 60 da rüber. Und 92 hinterig und... Ruhig jetzt! Muss jetzt ausgerechnet ins Telefon gehen. Eder? Ja, grüß Gott, Herr Obermeier. In 8 Tagen? Nein, Herr Neumeier, das geht nicht. Wissen Sie, Herr Neumeier... Obermeier heißt er doch. Ja, Herr Obermeier, entschuldigen Sie. Wissen Sie, ich habe jetzt gerade eine Arbeit, die fertig werden muss... Nein, Herr Neumeier. Obermeier. Ja, ich weiß es schon. Obermeier, entschuldigen Sie, Herr Neumeier. Obermeier, also ich bin schon ganz deppert. Herr Obermeier. Ja, bist du jetzt nicht gleich still zum Kuckuck? Obermeier. Nein, ich habe nicht Sie gemeint, Herr Obermeier, bloß jemand, der mir allerweil dazwischen redet. Machen wir es doch so, Herr Neumeier. Obermeier. Nein, neu. Wie bitte? Oh. Doch, Ober. Neu, oh. Ach so, ja. wissen Sie ja bald einen Kopf für ein Wasserfassel. Also legen wir uns lieber erst für die übernächste Woche fest. Da habe ich dann Zeit, ja. Ja, und dann mache ich es auch schnell für Sie. Ja, freilich, Herr Neumeier. Ober. Ja, Kreuzbirnbaum, Hollerstaden. Nichts für ungut, Herr. Ja, bis übernächste Woche dann. Auf Wiedersehen, Herr. Obermeier. Also, Pumuckl, das geht einfach zu weit. Wenn ich telefoniere, dann musst du den Mund halten, du bringst mir ganz draus. Wenn du doch immer alles falsch sagst. Ja, dann habe ich etwas falsch gesagt. Bitteschön. Dann sage ich eben nie mehr etwas. Ja, ist auch gescheiter. Nie mehr sage ich etwas, jedenfalls nicht zu dir. Überhaupt singe ich ja viel lieber, als ich rede. Lalalala, der Obermeier ist da. Hör auf mit der Singerei. Du weißt doch, dass ich jetzt was ausrechnen muss. Nicht singen, nicht reden, gut, bitteschön. Ich schweige. Der Pumuckl ist der größte Schweiger von allen Kobolden, von der ganzen Welt. Ja, das wäre eine Wohltat. Mein Kopf brummt mir schon derartig. Wo habe ich jetzt meine Brillen? Die habe ich doch da hergelegt. Herrschaftszeiten. Die Brillen ist in der Hülle. So, der Leck, grüß Gott, Herr Eder. Ja, der Herr Schulze, grüß Gott. Grüß Gott, ich komme, um meinen Esszimmerstuhl abzuholen. Ihren Stuhl? Ja, der ist noch nicht fertig. Ja, aber der war mir doch fest für heute versprochen. Na, da müssen Sie eine Tasche für nächste Woche erst. Ah, nein, das weiß ich ganz bestimmt. Sehen Sie, ich habe es mir sogar in meinen Notizblock notiert. In Ihren Notizblock, da können Sie alles Mögliche hineinschreiben, deswegen muss da lang nicht stimmen, Herr Schulze. Ja, aber hier vor Ihren Augen habe ich es eingeschrieben, ja, Herr Ja, das Eder. Kann schon sein, da habe ich nicht wachgegeben. Jedenfalls ist der Stuhl noch nicht fertig, nicht? Ach, aber jetzt bin ich extra vom anderen Ende der Stadt bis hierher gefahren. Ja. Ja, und ich habe es Ihnen doch ausdrücklich gesagt, dass ich den Stuhl heute brauche. Ich habe Gäste. Ach, was? Ja, ich kann schließlich nicht einen meiner Gäste auf einen Küchenhocker setzen. Abgesehen davon, dass der die Welt auch nicht unterging, ich sitze oft auf einem Küchenhocker. Ich kann nicht zaubern, das habe ich nicht gelernt, verstehen Sie mich? Ach, Herr Eder, das verlangt aber auch kein Mensch. Aber wenn Sie was versprechen, dann halten Sie's. Wort halten hat bekanntlich nichts mit Zaubern zu tun. Hey. Und mit Arbeiten auch nicht. Sie? Was schreist denn da so? Wie kommen Sie mir dem vor? Ach, Sie schreien ja. Ja, was ich arbeite, brauche ich mir nichts vorschreiben zu lassen. Und ich lasse mich auch nicht anschreien. Wenn da herin jemand schreit, dann schrei ich, gell? Nehmen Sie einen Stuhl mit, da, und lassen uns reparieren, wo Sie wollen. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Also die Handwerker heute. Ja, ich weiß schon, reden Sie noch weiter. Aber nehmen Sie einen Stuhl, bitteschön. Also das ist wirklich der Gipfel. Ich werde mich beschweren. Ja, beschweren Sie einen, wo es wollen. Jawohl, ich beschwere mich bei der Schreinerinnung. Ja, ein schöner Gruß. Ja, beschwer dich nur. Mir vorwerfen, dass ich zu wenig arbeite. Eine Woche früher kommen und dann wieder Theater machen. Es war aber ein sehr schönes Theater. Du hast auch schönes Theater gemacht. Also mit ganz lauter Stimme hast du gesagt, ich lass mich doch nicht anschreien. Ja, wenn's wahr ist. Wenn es aber doch auch wahr ist, dass der Stuhl für diese Woche fertig sein sollte. Schmarrn für die nächste. Ich hab's aber selber gehört. Und ich glaube, du hast es auch in ein Buch hineingeschrieben. Die Reparatur, Freilich. Ja. Die hab ich eingeschrieben. Also, bitte. Und da steht's auch schwarz auf weiß, dass... Das tatsächlich für heute. Nee. Jetzt hat er erst noch recht gehabt. Herrschaftszeiten, hätte man das nicht zuflüstern können. Dann hätte ich den Stuhl noch gemacht bis heute Abend. Schließlich ist der Herr Schulze ein sehr guter Kunde. Ja, aber du hast doch vorhin gesagt, dass ich schweigen soll. Ja. Ich habe ja sowieso jetzt nur aus Versehen geredet. Und eigentlich nur, weil ich dir sagen will, dass ich einen Handschuh von dem Herrn Schulze hier behalten habe. Ja, weil er dann nämlich vielleicht zurückkommt und weil du dann vielleicht doch noch den Stuhl machen kannst. Ja, hast schon recht, Pumuckl. Das war sogar gescheit von dir. Ja. Ich weiß ja nicht, warum ich heute immer gleich so hoch gehe. Schlecht geschlafen habe ich auch. Wenn der Herr Schulze noch einmal kommt, dann muss ich mich entschuldigen. Da, er kommt über den Hof. Ja, wirklich. Ich komme nur sehr ungern zurück. Ich habe hier lediglich meinen Handschuh vergessen. Ja, den habe ich gerade gesehen. Wo haben wir jetzt gleich wieder hingelegt? Warten Sie, ich muss meine Brille aufsetzen. Wo ist denn die? Sparen Sie sich weitere Zornausbrüche. Hier liegt mein Handschuh. Ja, warten Sie, Herr Schulze, dies mit dem für Stuhl... Für mich ist die Sache erledigt. Ein für alle Mal. Nein, jetzt lassen Sie sich's doch erklären. Ich danke für Ihre Erklärungen. Das hat man davor, wenn man höflich ist. Also sowas. Ich zitter direkt. Ich muss einen Schnaps trinken zu meiner Beruhigung. Wenn das heute so weitergeht, dann... Natürlich. Die Schnapsflasche ist leer. Hätte mich ja gewundert, wenn an einem Tag wie heute irgendwas so gewesen wäre, wie ich es mir einbilde. Ja, ja, das hätte mich beinahe auch gewundert. Es ist nämlich ein sehr komischer Tag heute. Ich glaube, ich muss heute sehr Obacht geben auf dich und auf mich und auf alle Sachen, die du verlegst und auf alles, was ich sage und überhaupt. Ja, ich glaube, ja. Das könnte nicht schaden. Ja, das könnte nicht. Weißt du was, ich kaufe mir jetzt einen Schnaps. Wo ist denn mein Geldbeutel? In der Schublade. Ah, ja, stimmt. Ja. Und dein Hut hängt am Haken. Ja, das sehe ich. Ja. Und deine Brille, die hast du immer noch auf der Nase. Freilich. Ja, und dein Mantel, der hängt im Schrank. Pumuckl, ich bin doch nicht blöd. Nein, das bist du nicht. Aber halt, halt, halt, halt. Du musst andere Schuhe anziehen. Du hast ja noch deine Pantöffelchen an. Ah, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, das kommt davon, weil du alle ritzt. Nein, nein, das kommt nicht davon. Du hast die Pantoffel auch angehabt, wie ich kein bisschen geredet habe. Du bringst mich heute schon den ganzen Tag draus. Das ist ja in der Früh schon angegangen. Da muss ja heute ein Mann wie ich konfus werden. Wieso? In aller Früh tanzt schon Kobold um mich rum. Ich möchte wissen, wem das nicht auf die Nerven geht. Na ja, also überhaupt ist ein Kobold was für die Nerven von jungen Leuten. Aber nein, ich auf meine alten Tag muss damit blockt werden. Ja, aber ich hab doch bloß, ich bin doch bloß... Das weiß doch überhaupt kein Mensch, was ich andauernd mit so einem Kobold mitmache. Vor gar nichts ist mir sicher. Blamiert dastehen durch tausendmal und ernst nimmt mich schon fast überhaupt kein Mensch mehr. Und das alles bloß, weil ausgerechnet ich, alter Mann, einen Kobold haben muss. Aber wo soll ich denn hingehen? Das ist doch ein altes Koboldsgesetz. Ich wollte dich heute auch kein bisschen ärgern. Ich bin ja eigentlich bin ich ja ganz, ganz lustig, aber du willst mich nicht mehr sehen. Und ich weiß nicht, warum. Ja, jetzt hör auf. Ich geh jetzt. Mir geht halt alles auf die Nerven. Alles. Ich werde nie mehr etwas sagen. Ich werde wieder ein ganz stummer, ganz unsichtbarer Kobold. Und nie mehr lachen. Und nie mehr hüpfen. Und nie mehr... Ja, die alten Sprich. Ich gehe jetzt und sperr zu. Ich bin in einer halben Stunde wieder da. Nie mehr. Ja, da waren sie jetzt alle beide unglücklich. Föhn unglücklich sozusagen. Der Meister Eder war so schlecht gelaunt, dass er nicht einmal die warme Luft und den Sonnenschein genoss. Er trank in seiner Stammkneipe einen Schnaps, bekam davon noch ein wenig mehr Kopfweh und ging dann wieder heim. Der Pumuckl aber hatte sich in die hinterste Ecke des hintersten Bretterstapels zurückgezogen und kniff die Lippen fest zusammen, damit ihm ja nie mehr ein Wort auskommen sollte. Als der Meister Eder die Werkstatt wieder betrat, herrschte dort Totenstille. So, da bin ich wieder. Eine arbeitslustige beieinander wie ein, ich weiß nicht wie wer. Warum steht denn da die Tür vom Werkzeugkasten offen? Pumuckl! Pumuckl! Achso, der ist ja beleidigt. Jetzt ist mir auch wurscht. Überhaupt ist mir heute alles wurscht. Am liebsten würde ich die Werkstatt zusperren. Ja, warum soll ich eigentlich nicht zusperren? Andere Männer in meinem Alter sind längst in Pension. Warum arbeite ich Depp eigentlich? Ich sperre zu und leg mich nieder. Pumuckl! Pumuckl, ich hab zugesperrt. Wenn du raus willst, musst du es sagen. Gut, dann sagst nix. Ist mir auch recht. Warum steht denn das leere Flaschel da rum? Ja, ach so ein Blödsinn. Vergraule ich heute schon einen Kunden. Das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Ach so ein arroganter Kerl, so ein arroganter. Aber auf den seine Bob Finney kommt's mir auch nicht mehr an. Wo habe ich eigentlich meinen Geldbeutel? Habe ich jetzt die im Wirtshaus liegen lassen, oder? Habe ich da vorhin da mit den Zigaretten? Pumuckl, siehst du irgendwo meine Geldbörse liegen? Na, da liegt er nirgends. In meiner Tasche auch nicht. Da muss ich wirklich nur mal in die Wirtschaft zurück. Ja, Kreuz, Birnbaum und Hohlerstauden. und ein 100er war auch noch drin. Ob ich den wieder kriege, da muss ich schleunigst. Ach so, ich habe die Werkstatt dir zugeschlossen. Herrgott, wo ist denn gleich der Schlüssel? Pumuckl, hast du einen Schlüssel? Herrschaftszeiten, red doch! Ich kann doch nicht mehr raus. Ich muss meinen Geldbeutel holen. Es ist ein Haufen Geld drin. Pumuckl! Am Ende hat der mir alles verzogen. Pumuckl, aber das hätte ich ja gesehen. Himmel, Donnerwetter, wo ist denn der Schlüssel? Der kann doch nicht auch weg sein. Pumuckl, komm. Pumuckl, hilf mir wenigstens suchen. Ja, ich weiß schon, dass du beleidigt bist. Es war ja nicht so gemeint. Aber ich muss jetzt da aus der Werkstatt raus. Mein Geldbeutel! Herr Eder? Herr Eder? Sind Sie da? Jeckert, Hausmeisterin. Ja, was ist denn? Ich hab heute zugesperrt, wissen Sie. Ich bin schlecht beieinander. Ja, ich bin da mit dem Mann von der Gaswache. Ach so. Ja, die Gasleitungen werden überprüft. Sie haben doch zu mir gesagt, dass es bei Ihnen manchmal nach Gas riecht. Ja, ja. Ja, Sie haben doch auch einen Gasbadeofen. Ja, schon, aber ich kann nicht aufsperren. Ja, Sie müssen aber. Na, wir schauen schon nicht hin, wenn Sie noch im Schlafanzug sind. Nein, bin nicht im Schlafanzug. Bin schon angezogen, aber ich kann trotzdem nicht aufsperren. Ja, um Himmels Willen, was ist denn los mit Ihnen? Können Sie nicht gehen? Mein, ja, den Eder wird doch nicht der Schlag getroffen haben. Herr Eder, soll ich mal aufbrechen? Nein, ich such bloß einen Schlüssel. Ich find den Schlüssel nicht, verstehen Sie? Der Geldbeutel ist auch beim Teufel. Mein Gott, haben Sie mich jetzt erschreckt. Ja, haben Sie denn keinen zweiten Schlüssel? Nein, den zweiten hat meine Putzfrau. Ja, Kreuz, Birnbaum und der Schlüssel muss doch da herin sein. Pumuckl, wo ist denn der Schlüssel? Ich werd wahnsinnig. Ich schmeiß noch alles hinter den Dick. Herr Eder, um Himmels Willen, beruhigen Sie sich. Nicht aufregen. Heute ist eh ein solcher Föhn, wie wir ihn schon lange nicht mehr gehabt haben. Was ist heute? Ein Föhn? Das ist einer. Ja, trinken Sie einen Schnaps, Herr Eder. Hab ich doch schon. Ja, dann ging es spazieren. Kann ich doch nicht, wenn ich einen Schlüssel nicht finde. Der Mistschlüssel muss doch da sein. Herr Eder, ich glaube, es ist am besten, wir kommen später wieder. In einer halben Stunde vielleicht. Setzen Sie sich ganz still wohin und dann wird Ihnen schon einfallen, wo der Schlüssel ist. Pumuckl. Also Pumuckl, wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann glaube ich, schnapp ich über. Ich weiß schon, was ich vorhin gesagt habe, Pumuckl. Du, das habe ich nur so gesagt, weil... Hast du gehört, was die Hausmeisterin vorhin gesagt hat? Föhn ist... Du bist überhaupt an gar nichts schuld. Du, Pumuckl, an allem ist der Föhn schuld. An allem, Pumuckl. Weißt du was, ich nehme jetzt eine Tablette, die hilft gegen den Föhn. Und dann gehen wir ein bisschen spazieren, du und ich. Es ist ja draußen ganz warm. Also, ich habe keinen Schlüssel. Also gut, wenn du nicht willst, Pumuckl, dann gehen wir nicht spazieren. Dann lege ich mich hin und entschuldige, dass ich das vorhin gesagt habe. Bitteschön. Das ist nett von dir, Pumuckl. Also dann, ich geh hinauf. Wenn der Schlüssel und die Geldbörse aber da sind? Was, die sind da? Wo? Hast es doch, du? Ja, das ist ja allerhand. Und du lässt mich die ganze Zeit suchen. Also, weißt... Also, wenn du so bist, dann glaube ich, dass ich lieber wieder schweige. Ich sage nur noch, ich habe gar nichts weggetan. Auch der Föhn hat nichts weggetan. Nur du. So. Und das war jetzt das allerletzte Wort. Na, Pumuckl. Ich geh kein bisschen mehr auf. Bittchen, sag mir's. Gehst du dann auch wirklich mit mir spazieren? Wirklich. Wirklich. Und du versprichst, ganz brav zu sein. Und nie mehr böse Sachen zu sagen. Und ja, alles verspreche. Großes Klabauter, großes Meister-Eder-Ehrenwort. Großes Meister-Eder-Ehrenwort. Gut. Also, den Geldbeutel hast du in den Werkzeugkasten gelegt, als du ihn zugemacht hast. Ja. Und den Schlüssel hast du mit der leeren Schnapsflasche in den Abfallkorb geworfen. Na, ja, gibt's denn das auch? Ja, das gibt's. Ja, also ich brauche wirklich allmähliche Aufsicht. Ja, das brauchst du unbedingt. Ja, sowas. Fei, grad. Du, ich danke dir schön, Pumuckl. Ja. Ja, es ist halt doch gut, dass ich dich hab, ne? Ja, auch wenn ich dir schon in aller Frühe um die Füße tanze. Ja, auch. Auch wenn dich kein Mensch mehr ernst nimmt. Naja, also, ein paar nehmen mich schon noch ernst, ne? Und, Und dann wollte ich dich noch was fragen. Du ist tausendmal blamieren, ist das eigentlich sehr oft blamiert? Und alle tausendmal wirklich nur wegen mir? Na, heute habe ich mich ganz ohne dich und allein blamiert, und zwar vor dir. Weil mich der Föhn am Wickel gehabt hat und weil man sich da nicht so gehen lassen darf, wenn ich nur rechtzeitig zum Himmel geschaut hätte. Und dann wollen wir aber jetzt ganz schnell zum Himmel schauen, ja? Fortgehen und schauen, ganz schnell, ja, ja, ja, komm. Ja, komm her, Pumuckl. Ja. Sind wir wieder gut. Was tät ich, alter Mann, ohne dich, du Schlingel? Ja, und so kam's, dass an einem Föhntag ein ehedem grantiger Meister Eder leise vor sich hinlächelnd spazieren ging und auf alle Leute einen heiteren Eindruck machte. Und auch heiter war. Und als ihn ein junger Mann anrempelte und verärgert knurrte, statt sich zu entschuldigen, da dachte er, dass so mancher einen Pumuckl bräuchte, der ihm über die schlechte Föhnstimmung hinweghelfen könnte. Aber einen solchen Pumuckl gibt's nur einmal, dachte er weiter und strich leise über seine Rocktasche, in der der kleine Kobold vergnügt hockte.